wie ein Mensch von seinem Lebensweg abweicht, wie er sich quält, welchen Weg er wählt, was er auch tut, es verlässt ihn seine Not. Ändern kann man es, indem man sieht, schlecht ist es, wenn man sich dem entzieht. Gemeinsam schaffen wir eine neue Welt, ohne Leid und Hass, wo nur die Liebe zählt. Schau nicht zurück in die Vergangenheit, sieh nur nach vorn, sei dafür bereit. Zu glauben, alles sei vorbei, glaube mir, sei dir selber treu. Schau nicht zurück. Wir hoffen immer auf eine bessere Welt, etwas dafür zu tun, auch wenn man nur zusammenhält. Es ist nicht schwer, doch man muss es wollen. Hilft dabei, kommt es schon ins Rollen. Schau nicht zu.